Andacht vom 29.09.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Die Kraft des Lobpreises. Heute teile ich einen Gedanken mit euch, keine Bibelstelle. Denn ich wachte mit etwas auf, was mich beschäftigt. Wie wichtig es ist, Gott zu loben. Das ist sehr wichtig für mich. Ich erinnere mich, als ich vor 15 Jahren in Amerika lebte, hatte ich einen Blog über Lobpreis und Anbetung. Meine Güte, wurde ich kritisiert. Manchmal frage ich mich wirklich, was in der christlichen Welt los ist, wenn man nicht mal eine andere Meinung über ein Thema haben darf. Ich war schon immer anders als viele andere. Seit ich ein Kind war, habe ich versucht, die Wahrheit für mich herauszufinden. Wenn ich etwas in der Bibel finde und es passt für mich nicht zum Rest, dann forsche und frage ich nach. Ihr müsst doch nicht alles annehmen, was jemand anderer sagt. Es ist dein eigener Weg mit Jesus und dem Vater. Lass die göttliche Offenbarung in dein Herz scheinen. Also, ich rede über Lobpreis. Es ist sehr wichtig für uns, ein Leben im Lobpreis zu führen. Nicht nur einzelne Momente, wo man Gott lobt und preist, sondern andauernd. Ich bekenne euch etwas. Ich finde es sehr schwierig, den Großteil der Lieder mitzusingen, die in den Gemeinden so gesungen werden. Denn es tut uns nicht gut, wenn wir falsche Lieder singen. Warum? Zunächst einmal sind meiner Meinung nach viele dieser Lieder biblisch nicht richtig. Zum Beispiel werden Dinge in die Zukunft gesetzt, die uns im Neuen Bund bereits gehören. Wir schreiben also eine falsche Botschaft auf unser Herz. Zweitens beschäftigen wir uns so viel mit uns, was Gott uns alles gibt und für uns tut. Sicher ist das wichtig. Aber wenn ich Lieder singe, wer Gott für mich ist und was er tut, das ist nicht Lobpreis, das ist Danksagung. Es ist gut, Dank zu sagen, aber wir dürfen Danksagung nicht mit Lobpreis verwechseln. Was im Leben vieler Christen heutzutage fehlt, ist wahrer, aufrichtiger Lobpreis, der Gott erhöht, wie er ist. Dank hat mit dem zu tun, was Gott tut. Lobpreis hat zu tun mit dem, wer Gott ist. Überlegt einmal, wenn ihr an die nächsten 5 Wochen denkt. Selbst wenn Gott nichts für euch tun würde, bleibt er derselbe und allen Lobes wert. Außerdem, was du singst, beeinflusst 3 Personen. Ja, 3 Personen. Es hat eine Wirkung auf Gott, auf dich und auf den Teufel. Alle 3 werden durch deinen Lobpreis beeinflusst. Gott ist natürlich Tag und Nacht des Lobes würdig. Niemand anderer hat mehr Lob verdient. Schaut, in den Psalmen steht, er thront auf dem Lobpreis seines Volkes. Lobpreis hat nichts mit geistlichen Gefühlen zu tun. Gefühle sind von Gott gegeben und sicher wichtig, aber die Natur, Gottes zu loben, hat nichts mit Gefühlen zu tun. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Die Bibel spricht hier von Gottes Herz. Wenn wir ein Herz haben, das Gott die ganze Zeit lobt, berührt das Gottes Herz. Denn dabei ändert sich unser Blickwinkel. Gott liebt eine Atmosphäre des Lobes. Der Teufel hasst Lobpreis. Wenn du mehr in der geistlichen als in der natürlichen Welt lebst, wirst du die geistlichen Dinge fühlen, sehen und hören. Ich erinnere mich an unsere letzte IPS. Wir rochen plötzlich einen himmlischen Geruch. Es war ein wunderbarer Duft, eine Mischung aus Orangen, Rosen und anderem. so ein wunderbarer Geruch. Im Himmel gibt es Gerüche. Der Teufel kann den Geruch wahren, ernsthaften Lobes nicht ertragen. Es trifft ihn. Für uns ist Lobpreis besser, als wir uns denken können. Es berührt unsere Herzen. Also, Lobpreis berührt das Herz Gottes. Zweitens, Lobpreis trifft den Teufel. Er stinkt ihm. Drittens, Lobpreis baut dich selbst auf. Er verändert deinen Fokus. Du schaust nicht mehr auf deine negativen Umstände, sondern du beschäftigst dich mit Gott, der eine Lösung für dich hat. Erinnere dich, worauf du dich konzentrierst, das bekommt deine Aufmerksamkeit. Was deine Aufmerksamkeit erhält, wird eine Gewohnheit werden. Was deine Gewohnheit wird, wird dein Leben beeinflussen und bestimmen. Denke darüber nach. Was also wird geschehen, wenn wir morgens aufwachen und gleich Gott loben und preisen? Das verändert alles. Jemand hier fragt nach meiner Lieblingsplaylist. Das sind meine eigenen Lieder. Gell, das wusstet ihr nicht, dass ich komponiere. Ich brauche keine Lieder, um Gott zu preisen. Da war ein Mann in der IPS. Schuau, seine ganze Familie besteht aus Musikern. Er meinte zu Beginn, Reinhard, du magst christliche Musik nicht? Warum lässt du während deiner Zeit mit Gott nicht Musik laufen? Am Ende des Jahres kam er zu mir nach Hause und sagte, ich verstehe dich. Es ist das Beste, wenn die Lieder aus dem eigenen Herzen kommen. Hey, ich bin nicht gegen christliche Lieder. Ich möchte euch nur auffordern, aufzupassen, was ihr singt. Gott spricht zum Propheten, Jesaja 29, 13, nehmt die Lieder aus eurem Mund, denn mit dem Mund lobt ihr mich, aber mit dem Herzen nicht. Überlegt, wie viele Lieder in der Gemeinde ihr singt, die Müll sind. Er hat gegeben, er hat genommen, gelobt sei sein Name. Bitte nicht. Überlegt euch, ich bin mit Debbie verheiratet. Warum sollte ich zu ihr mit Worten sprechen, die jemand anderer geschrieben hat? Ich liebe Lieder, die aus meinem Herzen kommen. Sie besingen, wie groß Gott ist und wie wunderbar sein Bund mit mir ist. Wie groß bist du, wie groß bist du. Ich lobe ihn gern für das, was er ist. Ich betrachte gern, wie Gott ist, von meinem Herzen zu dem Seinen. Das ist, was Gott liebt, Aufrichtigkeit. Ich möchte auf ein paar Bibelstellen eingehen. Schaut, was da steht in 1. Petrus 2,9. Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Ihr seid dazu berufen, das Lob dessen auszurufen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Die Bibel sagt, dass wir die besonderen Leute sind, die sein Lob verkünden. Wenn ich sehe, wie egozentrisch viele Christen sind, ich denke, es ist sehr gefährlich, sich als Christ ständig mit den eigenen Schwierigkeiten zu befassen. Wenn ihr euch mit euren Umständen beschäftigt, werden die Probleme immer größer. Schaut, ich habe hier eine Münze. Wenn ich sie weit von mir weghalte, ist sie klein. Aber wenn ich ein Auge zuhalte und die Münze ganz nah an mein anderes Auge halte, sehe ich nur noch die Münze. So ist das mit den Problemen. Wenn ich mich darauf konzentriere, werden sie größer. Was aber geschieht, wenn ich mitten in meinen Schwierigkeiten beginne, Gott zu loben und zu preisen? Leute, so hat David gelebt. Setzt euren Fokus auf Gott. Mein Gott ist so groß. Er hat mir mein Leben gegeben. Er versorgt mich, er weiß für alles die Lösung, und nun darf ich diesen kleinen Riesen besiegen. Was haben die israelitischen Soldaten gemacht? Sie schauten auf das große Schwert, sie sahen nur den Riesen. David schaute auf die Größe seines Gottes. Die Menschen wollen immer ihr Leben retten. Was geschieht, wenn du Gott dann lobst? Selbst wenn alles um dich herum tobt. Du entscheidest dich, ihn zu loben, weil er immer dasselbe ist. Dann ist Gott berührt, weil er einfach seine Kinder liebt. Er freut sich darüber. Zweitens, der Feind, auf den wir uns so sehr konzentrieren, hat nichts mehr zu sagen. Geistliche Kampfführung. Ich glaube, dass Satan am Kreuz besiegt wurde. Seine Lügen und Täuschungen sind seine Waffe. Warum sollte ich auf ihn schauen, wenn ich Gott loben und preisen kann? Schauen wir in 2. Chronik 20. Es gibt einen Feind, der gegen Israel aufzieht. Und dann kommt das prophetische Wort. Sie sollen Gott loben. Als sie Gott preisen, steht ein Engel gegen die Feinde auf und sie sind besiegt. Wenn wir auf Gott schauen und glauben, werden wir Erfolg haben. Ich kann mir nicht vorstellen, einen Tag zu beginnen, ohne Gott zu loben. Es ist eine Gewohnheit. Natürlich musst du dich anfangs disziplinieren, denn manchmal fühlst du dich nicht wohl oder es fallen dir sofort 50 Dinge ein, die du tun musst. Und du weißt, du wirst heute nur 20 davon schaffen. Aber ich diszipliniere mich selbst, Gott zu loben. Ich bitte Gott nie um etwas. In meiner Gebetszeit lobe ich den Herrn. Ich studiere das, was ich in der Bibel lese. Ich lasse mich berühren. Reinhard, meine Umstände, wie soll ich da Gott loben? Ihr seid berufen, sein Lob zu deklarieren. Schaut in Epheser 1,5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, damit wir die Herrlichkeit seiner Gnade preisen. Gott hat mich schon vor Erschaffung der Welt berufen. Warum tat er das? Damit ich ihn lobe. Wir haben ein sehr selbstsüchtiges Christentum entwickelt. Immer und überall geht es um uns. Aber in Wirklichkeit handelt es sich nur um ihn. Schaut in Römer 11,36, was von ihm kommt, durch ihn ist und zurück zu ihm geht. Darum geht es. Ich bin leidenschaftlich vom neuen Bund überzeugt. Ich liebe es, ihn zu predigen. Aber was mich ärgert ist, wenn er in einen selbstsüchtigen Bund umgewandelt wird. Denk darüber nach. Ich, ich, ich und so weiter. Im Buch über den neuen Bund schreibe ich im letzten Kapitel, dass es um Intimität geht und um nichts anderes. Schaut auf diese Schriftstelle. Es war seine Freude, uns vorherzubestimmen zur Sohnschaft durch Jesus Christus, damit wir die Herrlichkeit seiner Gnade preisen. Ja, wir sind der größte Wert, den Gott hat. Aber er sagt, damit wir die Herrlichkeit seiner Gnade preisen. Wir sind also nicht für uns hier, sondern um die Herrlichkeit seiner Gnade zu loben. Deshalb singe ich nicht gern Lieder darüber, wer ich bin in Christus. Sicher gibt es Zeiten, wo das auch wichtig ist, aber es kann nicht der Mittelpunkt sein. Der Fokus muss immer sein, sein herrlicher Name sei gelobt. Also, alles, was nicht Gott lobt, ist selbstsüchtig und geht an unserem Ziel vorbei. Ich habe gestern an einer deutschen Mentoring-Lektion gearbeitet. Ich hoffe, in 2 Monaten mit dem deutschsprachigen Mentoring beginnen zu können. Dort sagte ich, Viele Menschen denken, sie könnten Gott nicht hören. Aber ich hatte gestern eine Erkenntnis über die Offenbarung. Ich sprach über meine Erfahrung mit der Offenbarung. Ich war jung, 20 Jahre alt, und ich wollte ein Experte der Offenbarung sein. Das war mein Wunsch. Ich studierte dazu die Bibel und viele Kommentare. Ich schrieb mir seitenweise Notizen auf. Ich konnte die Dinge wirklich gut verknüpfen. Dann machte ich eine Erfahrung, die mich wirklich aufweckte. Ich erfuhr, dass zwei der größten Prediger, die ich kannte, sie waren die größten Männer Gottes auf der Erde zu jener Zeit, über die gleiche Bibelstelle aus der Offenbarung Unterschiedliches sagten. Es geht um den Reiter auf dem weißen Pferd. Einer sagte, das sei der Sieg des Evangeliums, der andere behauptete, das sei Satan. Und beide hatten biblische Begründungen für ihre These. Ich beschloss, meine Notizen wegzuwerfen. Ich wollte kein Experte mehr sein. Ich wollte nicht mehr spekulieren. Die Bibel ist nicht für Spekulationen geeignet. Ich lese sie, ich studiere sie, aber ich spekuliere nicht. Ich schaute gestern also in die Offenbarung und etwas traf mich tief. Die Offenbarung ist kein Buch über die Zukunft. Die Offenbarung ist nichts, worüber man spekulieren soll. Sie ist die Offenbarung Jesu Christi. Wir haben Jesus aus diesem Buch genommen und spekuliert. Aber es ist die Offenbarung über Jesus. Wir haben daraus Geschehnisse gemacht und Jesus vergessen. Warum nehmen wir Jesus überall heraus? Und was wird geschehen, wenn wir Jesus darin mitlesen? Dann lesen wir, niemand darf das Buch mit den Siegeln öffnen, aber Jesus darf. Und alle stehen um den Thron und loben und preisen ihn. Dann schaue ich nicht mehr auf die schrecklichen Dinge, die geschehen werden, sondern auf Jesus, der gesiegt hat, auf den König der Könige, den Herrn aller Herren. Leute, preist ihn bewusst, wie es in Epheser steht, preist die Herrlichkeit seiner Gnade. Im gleichen Kapitel in Vers 11 lesen wir, in ihm haben wir ein Erbe. Wir sind vorherbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir seine Herrlichkeit preisen. Ist das die Wahrheit des neuen Bundes? Ja, leben wir das? Unser Leben sollte das Lob seiner Herrlichkeit sein. Unser Leib hier soll ein Ausdruck unseres Lobs seiner Herrlichkeit sein. Denkt mit mir, meine Freunde, entscheidet euch bewusst, ihn zu loben, ohne auf die Welt um euch herum zu schauen. Denn Gottes Welt ist nicht durcheinander und wird nicht erschüttert. Er ist Liebe. Er hat sich nicht verändert. Er ist perfekt. Ich sage etwas, was euch aufrütteln soll. Wenn wir unseren Blick und unsere Konzentration auf unsere Probleme richten, preisen wir diese. Wir müssen einfach diese krasse Entscheidung treffen, immer Gott zu loben. Schaut, was in Philipper 1,11 steht. Alles endet damit, dass es Gott lobt. Er muss groß gemacht werden in unserer eigenen Wahrnehmung. Wir erheben ihn mitten in unseren Umständen. Wenn ihr das ergreifen könnt, was in Philipper 4,8 steht, ist das ein Sieg über euer natürliches Denken. Da steht, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Vollkommenheit und wenn es irgendein Lob gibt, dann handelt danach. Was ist mehr wert, als Gott zu loben? Wenn wir uns darauf konzentrieren, ihn bewusst zu loben, stellen wir ihn über all unsere Gedanken und Probleme. Ich persönlich denke, dass die Theologie geistlicher Kampfführung ein Plan Satans ist. Warum? Weil er möchte, dass wir glauben, dass er Autorität hat und wir gegen ihn kämpfen müssen. Wenn wir seine Lügen und Täuschungen erleben und nicht darauf schauen, sondern Gott loben, erhält er keine Aufmerksamkeit von uns. Dann wird Gott erhoben und er ist es wert. Das wiederum beeinflusst Satan, Gott und mein Leben. Satan weicht zurück, Gott freut sich darüber, mein Glaube wird gestärkt. Ich denke also, dass der Teufel in die Herzen der Menschen solche falschen Gedanken über geistlichen Kampf gesetzt hat. Ich habe eine Aufgabe für dich. Wenn dich etwas in deinem Leben herausfordert, entscheide dich, Gott zu loben. Danke ihm für das vollbrachte Werk am Kreuz, aber schaue nicht auf das, was er tat, sondern was er ist. Er ist groß, er sitzt auf dem Thron, er liebt uns alle, er ist der Schöpfer und so weiter. Gottes Herz wird davon berührt werden und ebenso die Engel, die ihn schon loben. Und du wirst davon beeinflusst werden, denn dein Herz konzentriert sich auf das wirklich Wichtige. Ich habe noch eine Bibelstelle, Hebräer 13. Das sprach Gott zu mir im Jahr 1983. Zu der Zeit leitete ich eine Jugendgruppe in einer großen Gemeinde in England. Ich wusste, dass Gott mich gerufen hatte, ihm zu dienen. Ich tat etwas, was unbiblisch war, aber in der Jugend gut ankam. Es war keine Sünde, aber es war etwas, was den Leitern nicht gefiel. Und die Menschen machten es noch schlimmer, sie redeten darüber. Und ich wurde vor die Leiterschaft der Gemeinde gerufen. Ich war nur 22. Es sah so aus, als wäre mein ganzes Leben verpfuscht. Ich musste mich am Morgen vor der ganzen Gemeinde hinstellen. 8 ernste Männer Gottes würden entscheiden, was mit mir geschehen sollte. Ich dachte, oh Gott, sie werden mich hinauswerfen. Ich muss in mein Herkunftsland zurückkehren, voller Schande. Gott forderte mich heraus. Er sagte tags zuvor zu mir, ich möchte ein Opfer von dir. Ich hatte nichts falsch gemacht. Herr, ich muss doch nicht in den alten Bund zurück. Doch Gott wollte ein Opfer von mir. Er zeigte mir Hebräer 13,15. Lasst uns nun stets ein Lobopfer an Gott darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinem Namen Dank darbringen. Und Gott sagte, mach dir keine Sorgen um morgen. Ich verbrachte eine Nacht, in der ich Gott entgegen all meinen Befürchtungen und trotz meiner Panikattacken lobte. Ich lobte und pries ihn ununterbrochen. Am nächsten Tag änderte sich alles. Die gesamte Leiterschaft der Gemeinde wollte, dass ich weiter diene, und ich war in der Ausübung dieses Dienstes völlig frei. Ich fragte mich schon oft, was wäre passiert, wenn ich dieses Lobopfer nicht dargebracht hätte? Ich weiß es nicht, aber ich ahne es. Ich denke an die Apostelgeschichte, als Paulus und Silas im Gefängnis saßen, mit wundgeschlagenem Rücken, die Füße im Holzblock. Mitten in der Nacht lobten sie Gott und wurden befreit. Ich habe so ein Gefühl, dass ich in meinem Gefängnis sitzen geblieben wäre, wenn ich Gott nicht gelobt hätte. Wie viele Gefängnisse haben wir, in denen wir sitzen bleiben? Es ist nur ein Opfer von uns gefordert, das Lob Gottes und unser Leben auszugießen für Jesus Christus. Das ist das Opfer des neuen Bundes. Jeder Lobpreis ist ein bewusstes Opfer. Macht es bewusst. Beginnt euren Tag, lobt ihn. Ihr braucht keine anderen Lieder. Ihr könnt sie nutzen, aber prüft sie, sucht gründlich aus. Ansonsten lobt Gott aus eurem Herzen heraus. Sprecht ein Gebet, singt, es ist egal, Hauptsache es dient der Ehre Gottes. Wenn ihr lernt, diesen Lebensstil zu leben, werdet ihr aus dem Gefängnis in die Freiheit hineingehen. Euer Lobpreis wird drei Personen beeinflussen. Das Herz Gottes wird sich sehr freuen. Es vertreibt die Dämonen und den Teufel. Dein Herz wird positiv beeinflusst. Lobt ihn, lobt ihn, lobt ihn, lobt ihn. Hört nicht auf damit. Es berührt Gottes Herz, es berührt dein Herz, es ärgert den Teufel. Lasst uns ihn preisen und euer Leben wird unglaublich gut sein. Amen.